höre. Wenn man im Schwung ist, ohne zu klagen, kann man's ertragen, wenn man dabei immer lustig und frei. Wenn die Krise von der Post. Mein Amt ist herrlich, wenn auch gefährlich, auf die Adresse kommt es an. Ist ein Galant, ist ein Charmant, jedoch benehm ich mich da. Lass ihn vor allem Ordnung sein, sage dann lachend zu ihm, ja, ja. Einen Kuss, wenn ich muss, nur nicht gleich, nicht auf der Stell, denn bei der Post geht's nicht so schnell. Nur nicht gleich, nicht auf der Stell, denn bei schäm dich, wären doch komisch wie.